Fanboys. Mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Map. Ja, und das war's auch schon. Der Marcel ist auf der Spiel, wie heißt das Ding? Spielzeugmesse? Nürnberg, Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja. Ich werde da morgen auch kurz vorbeigucken, aber Marcel ist wie gesagt jetzt schon da und dementsprechend nicht beim Podcast dabei. Das ist schade, aber das ändert sich wieder. Jo, ja, genau. Und ihr müsst mit uns Vorlieb nehmen. Mit uns Vorlieb an der Stelle, dann kommen wir doch mal zu der Folgennummer. Genau, stimmt. Der Marcel muss ja auch vertreten werden hinreichend und deswegen hast du eine Nummer rausgesucht. Genau, die 152. So. Ja. Und zwar der Paragraph 152 der Abgabenordnung. AO. AO. Behandelt den Verspätungszuschlag, also wie vielleicht der eine oder andere Selbstständige unter euch oder auch sonst irgendwie mit dem Finanzamt schon konfrontierte Mensch schon mal bitter feststellen musste. Wenn man sich verspätet, muss man draufzahlen. Ja. Und was und wie steht da drin? Ja, irgendwie 10% oder maximal 50.000 Euro oder irgend sowas. Jo. Ja. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Das ist meine 152 für heute. Okay, ich habe hier auch gesucht, aber ich habe nichts Gutes gefunden zu 152. Ja, ein bisschen Flugzeuge, ja. Und noch andere Paragraphen, ja, ja, die noch weniger Kontext hatten. Also das war schon sehr gut, vergleichsweise. Wo wir schon bei Steuern und langweiligen Zahlen sind, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu den Quartalszahlen von Apple. Es gibt mal wieder welche. Gefühlt gibt es sie irgendwie 8-mal im Jahr, aber ich glaube, es sind dann doch noch 4-mal. Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Ja, hast du da ein bisschen reingelesen? Also ich ja nicht großartig. Nur, ich habe nur gelesen, dass Analysten meinen, jetzt geht alles bergab. Ja, also es ist halt irgendwie so, dass die Analysten vorher gesagt haben, hier, dass so gut wird Apple wahrscheinlich performen und Apple hat halt fast genau den Punkt getroffen, so ein bisschen drunter. Oh, das ist natürlich minimal schlecht. Drunter. Und jetzt sind sie so ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht drüber waren über dem. Ja, aber ja. Insgesamt schon auch alle Produkte wieder mehr verkauft, oder? Also es ja, ist ja. Also eigentlich der iPod ist nach wie vor so ein bisschen am Flatlinen, aber ja. Alles andere hat eigentlich im Verhältnis zum Vorjahr so ein bisschen zugelegt zumindest. Die iPhones haben sich schlechter verkauft als Fantasiezahlen. Eben, aber als Fantasiezahlen. Also ja. Nicht mal, also ist alles noch nach wie vor im Wachstum, was ja sowieso wahnsinnig ist bei ja. Den Größenordnungen. Ja. Irgendwann muss es aber auch mal aufhören und ja, dann werden die Aktien wahrscheinlich so komplett in den Keller sinken. Ja, das Ganze ist irgendwie so absurd, weil es führt im Prinzip ja nur dazu, dieses ganze Investor und wir sind jetzt enttäuscht, weil Apple nicht mehr verkauft hat, als wir gedacht hätten, führt ja nur dazu, dass dieser ICANN, dieser Hauptaktionär, noch mehr Aktien aufkauft und dann Apple dazu zwingt, die Cash-Reserven dafür zu nutzen, um Aktien zurückzukaufen von ihm, was nur ihm hilft. So. Also der ist wohl auch so Aktientroll. So, der hat die gleiche Nummer schon mit diversen anderen Firmen abgezogen. Juhu. Und ja. Hurra, hurra, Kapitalismus. Alles ist super, alles ist wunderbar. Ja. Ja, gute Überleitung. Ich wollte nämlich kurz darauf hinweisen, dass Free-to-Play alles ruiniert. Alles. Jetzt konkret am Beispiel von Tales of Phantasia. Tales of Phantasia, der eine oder andere oder die eine oder andere, wird sich erinnern, ein altes Spiel. So Square Enix-Ding, oder? Nein, nee? Bandai Namco. Also genau so ein Namco. Mhm. Was ja früher Namco Bandai hieß und jetzt seit kurzem Bandai Namco heißt. So, auch eine lustige Geschichte, aber vielleicht für wann anders. Es geht nämlich um Tales of Phantasia eigentlich und das ist ein japanisches Rollenspiel, JRPG, wie wir Retro-Zirkler gerne sagen. Und das gibt es jetzt für iOS. An sich ja Anlass zur Freude und Jubilieren, weil das ist ja auch gar nicht so schlecht und auch wenn der historische Fakt, durch den das irgendwie immer noch im Bewusstsein ist, hauptsächlich ist, dass es damals das größte ROM war fürs SNES überhaupt. Nun ja, aber gibt's jetzt für iOS, aber sie haben es Free-to-Play gemacht. So, könnte man jetzt auch noch sagen, okay, es ist ja auch okay, wenn sie es irgendwie so machen, dass man es auch sinnvoll ohne Zukauf spielen kann, wo man sich dann aber auch wieder fragen muss, so warum veröffentlichen sie es dann überhaupt umsonst? Aber nein, sie haben es nicht so gemacht, dass man irgendwie das karmisch neutral irgendwie als Free-to-Play veröffentlichen kann, sondern sie haben auch noch den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt im Vergleich zum Original, okay, dass man sich eben Booster kaufen muss. Also muss. Ja, und sie haben irgendwie an dem Spiel halt rumgedreht und alle möglichen Features eingebaut, die dazu führen, dass man jetzt eben tatsächlich hier Free-to-Play-Sachen kaufen muss. Mhm. Also es ist irgendwie, was kann man kaufen? Steht jetzt gar nicht hier, aber so Microtransactions to boost tralala und so. Und wenn du halt im Kampf stirbst, dann kannst du irgendwie reviven, auch mit Microtransaction und so. Also solche Geschichten, wo man sich echt denkt, so, jetzt habt ihr dann einen Klassiker genommen, den irgendwie kaputt gemacht, damit das Geschäftsmodell funktioniert. Mhm. So. Tja, schön, dass man wenigstens ein Beispiel ist, wo das so offensichtlich ist. Ja. Ja. Aber sie umsonst. Schnell laden. Es ist voll umsonst. Es ist nicht gratis, es ist umsonst. Gut. Genug gejammert? Oder? Oder willst du noch ein bisschen? Nee, aber du hast ja, oder willst du gerade dahin überleiten? Du hast ja eigentlich was anderes verlinkt, was ich noch nicht geguckt habe. Das finde ich eigentlich noch viel interessanter. Nee, hast du nicht verlinkt. Oh. Ich bin verwirrt. Ja. Du hast dir gestern, glaube ich, auch getwittert, dass du was schreiben wolltest, aber dass es da einen tollen Vortrag gibt. Achso, ja, den hatte ich ja schon mal erwähnt hier bei den Fanboys auch. Echt? Den habe ich nur, das ist ja schon älter. Es gibt diesen Talk von Jonathan Blow, wo er darüber spricht, wie das so ist mit Game Design und er macht so den Umweg über TV-Serien. Mhm. Und dass TV-Serien erst ab dem Zeitpunkt wirklich interessant wurden, um lange Geschichten zu erzählen, wo sie nicht mehr auf Werbung angewiesen waren. Mhm. Weil irgendwie alle Fernsehserien vor HBO und vor diesem Zeitpunkt, wo es eben üblich war, dass große narrative Bögen in Serien vorkommen, immer das Problem hatten, dass sie alle x Minuten von Werbung unterbrochen werden und dann nach der Werbung halt nochmal ein kurzer Recap sein muss, was eigentlich war. So, und also auch in die Erzählstruktur eingebaut. So, mhm. Wer schon mal ein Traumschiff gesehen hat, kennt das Phänomen. Da liegt es allerdings daran, dass das Zielpublikum meistens einschläft und zu jedem Zeitpunkt aufwachen können muss und zu verstehen, was passiert. Naja, aber so ähnlich war das eben damals auch. Und hinzu kam eben auch, dass Network Television auch so gemacht war, dass es im Prinzip halt, du konntest zu jeder Folge einsteigen und du wusstest, um was es geht. Also Beispiel Knight Rider zum Beispiel. Knight Rider kannst du beliebige Folge X gucken. Ja, so ist, ja. Es macht einfach total keinen Unterschied, ob du am Anfang der ersten Staffel oder am Ende der vierten eine guckst. Die Prämisse ist klar, sie wird dir dann im Vorspann eh nochmal um die Ohren gehauen. Und eigentlich kannst du auch zur zweiten Werbepause einsteigen, weil du sowieso nochmal erzählt bekommst, um was es die Folge geht. Also Jonathan Blow sagt eben so, mit HBO und eben mit weiterem Pay-TV dann in Amerika hat man sich von diesem Cable-TV-Format halt ein bisschen gelöst. Und da gab es halt dann eben Serien wie The Wire und die Geschichten, die danach kamen, die so wirklich auch einen roten Faden über mehrere Folgen hinweg hatten und ja. Die halt wirklich so dieses narrative Element mehr auskosten konnten. Und um die Kurve zurückzumachen zu Free-to-Play, er sieht eben das gleiche Phänomen bei Free-to-Play-Spielen, nur eben andersrum, dass man da eben was funktioniert in sich, was ein narrative Element hat oder was Gameplay-mechanisch halt rund ist und das halt kaputt machen muss, damit es in dieses Free-to-Play-Format reinpasst. Ja. Okay, muss ich mir trotzdem nochmal anhören. Ich finde es ja ganz interessant, dass es bei Serien funktioniert hat eigentlich jetzt auch, also gerade auch mit dem House of Cards und Netflix-Geschichte. Also es geht, also die einerseits dieses narrative Element hat ja eigentlich die Serien auch extrem aufgewertet und für mich auch inzwischen weit über Filme gehoben, so mhm. so von dem, was man denn so an einfach so an Geschichten erzählen kann. Ja, und schade eigentlich, dass es bei Spielen rückläufig ist so ein bisschen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das so bleiben muss. Die Mischung ist halt, die AAA-Titel erzählen gerne eine Geschichte und machen dann auch ein mieses Spiel drumherum, weiß ich nicht. So wie Last of Us ist da mein Lieblingsbeispiel eigentlich, weil ich mag die Geschichte sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hm. Bitte die Hälfte vom Spiel rauskürzen, dann wäre es super gewesen. Dann hätte ich es auch durchgespielt und nicht nur angeguckt. Ja. Nee, hinzu kommt halt irgendwie gerade das Free-to-Play, was den App Store jetzt angeht, halt so diese Erwartungshaltung auch noch mehr schürt, dass halt nichts was kosten darf. Also ja. Zumindest wenn man halt den ersten Knopf drückt. So, und dementsprechend halt noch viel mehr kaputt macht darüber hinaus, was irgendwie das ganze Ökosystem angeht. Ja, muss man mal weiter drauf gucken, ob das so, sich so lange hält. Im Moment sind es halt die Umsatz Hengste, hätte ich schon fast gesagt. Auch wenn das so bleibt, wäre natürlich schade, aber es kann auch genauso ein Phänomen sein wie, was weiß ich, die Furz-Apps. Ja gut, also es hält es schon ein bisschen länger durch als die Furz-Apps. Also Furz-Apps waren schon zeitlich... Ja, aber so anderthalb Jahre oder so eigentlich. So vor anderthalb, also mit den Schlumpfbären war es noch verpönt und hat so ein bisschen und dann, vielleicht, oh, das ist schon 2 Jahre her. Ja, Farmville. Ein bisschen mehr. Ja, aber Farmville ist ja so halb eingegangen so und die ganzen, wie heißt denn die? Zynga. Zynga ist ja schon, denen geht es ja eher nicht so dolle. Nee. Bin ich ja, also sorry an die Leute, die da natürlich Arbeitsplätze haben und so, aber trotzdem, das ist die richtige Richtung für die, so Firmen. Naja, aber die Branche ist halt irgendwie nach wie vor im großen Wachstum begriffen. Ja. Sieht man ja jetzt auch an King und so, mit Candy Crush und wie sie alle heißen. Ja. Aber eigentlich wollte ich ja gerade überleiten, also von wegen Kapitalismus ist schlecht und das zieht sich durch die ganze Folge durch. Es geht nämlich jetzt um Bezahlen mit Apple. So. Weil Gerüchte halber arbeitet Apple irgendwie an einem Mobile Payment Dings, so, mhm, dass man also mit seinem iPhone irgendwie bezahlen kann. So. Ja, war ja schon länger mal so im Ja, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen im Fokus und es klingt auch so, als wollten sie da irgendwie Touch-ID mit rein integrieren. Mhm. So. Was ja so ein bisschen so, also, ja. Die Diskussion mit Touch-ID hatten wir ja schon ausführlich. Und dass es eben so ein bisschen das Problem ist, dass man an diese Technologie gewohnt wird und dass diese Technologie als, also verbunden wird mit etwas, was tatsächlich Authentifizierung in Sachen was Wichtiges angeht. Ja. Also ich halte jetzt Bezahlen für was Wichtigeres als mein iPhone anlocken. Mhm. Und auch, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich mache. Und auch als Apps bezahlen. Ja, ja. So wirklich irgendwas bezahlen können, ja, ist schon eine andere Größenordnung. Also gerade auch, wie auch immer das Bezahlsystem dann aussieht, da kommt man halt dann auch, also im Zweifel kommt man dann mit so ein bisschen Betäubungsmittel an den Finger und ja, also ja, ganz simpel. Also wenn ich so eine Bezahlmöglichkeit, die digital läuft, habe, dann kann ich dein Konto so, also wenn das in der Größenordnung Kohle da rausfällt, wenn ich solche Schritte gehen will, dann kann ich natürlich auch andere Schritte gehen, die dann gleich dazu führen, dass du dein Geld verlierst. Also, naja, aber es ist durchaus mal ein Szenario, jemand, der dann ein iPhone dabei hat, damit bezahlt hat schon mal, dann zumindest den maximalen Betrag im so. Ich glaube, da ist dann das risikoreichere Szenario tatsächlich, dass dir dein Fingerabdruck halt irgendwie sonst wie abhänden kommt. Also sprich, dass er irgendwie von einer Oberfläche abgenommen wird und dein iPhone geklaut wird. Im Idealfall ist dein Fingerabdruck sowieso auf dem iPhone. Ja. Also betäuben muss man da, glaube ich, gar nicht. Es ist auf alle Fälle ein größerer Diebstahlgrund, wenn man damit bezahlen kann, als wenn nicht. So, ja, finde ich. Ja. Klar, ansonsten ist das Telefon meistens mehr wert sogar als der Rest. Ja, aber an sich finde ich es eine schwierige Entwicklung, dass der Touch-ID jetzt vermutlich dann bald auch zum Bezahlen von beliebigen Produkten irgendwie verwendet werden kann. Und müssen wir mal im Auge behalten. Ja, ja, mal gucken, was das dann insgesamt damit macht. Tja. Ja. Ich habe ja irgendwie so in meiner US-Timeline höre ich ja viel so von Menschen, bei denen Touch-ID über die Zeit dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja, ja, so. Und deiner Real-Life-Timeline hier gegenüber auch. Ja, du, das ist erstaunlich. Zu. Ja, nein, aber also bei dir ist ja immer so ein bisschen, also bei dir funktioniert ja alles irgendwann nicht mehr. Deswegen nehme ich das ja nicht so ernst. Aber das scheint tatsächlich ein weit verbreitetes Problem zu sein, dass irgendwann Touch-ID nicht mehr ordentlich funktioniert. Also bei mir ist es. Ich hab das gar nicht. Also bei mir ist es so, dass es wirklich, also gerade bei den Witterungsbedingungen draußen zum Beispiel, mhm, Witterungsbedingungen, irgendwie ist es dann echt ganz schlecht, dann ist immer wieder mal Passwort eingeben angesagt. Ich merke, dass ich öfter mal putze, wirklich. Mhm. Also wirklich den Sensor abputzen und dann geht es auch wieder besser. Okay. Aber es ist schon nicht mehr so, wie es im Sommer war, im Sommer sage ich schon, also wie wie ich es bekommen habe, war wirklich die gefühlte Quote so 95%. Und dann damit eben auch beim zweiten oder dritten Mal ging es immer. Und ja, und jetzt ist es schon öfter mal so, dass ich mir denke, okay. Und eintippen dann, ja. Also ich versuche dann auch mal andere Finger noch. Weil so. Mich würde ja interessieren, ob das, also wenn du jetzt deine Fingerabdrücke nochmal neu lernst, ob es dann wieder besser wird. Das würde mich auch interessieren. Ich habe mich irgendwie noch nicht dazu durchgerungen, das zu tun. Vielleicht sollte ich die Fingerabdrücke von der linken Hand neu lernen und dann gucken, ob das immer geht. Linke Hand gegen rechte Hand. Genau. Who's winning? Winning. Ja. Gut, wir sind aber gerade von der Touch-ID abgerutscht. Deswegen finde ich auch gerade mein Dings im Dings nicht. Also kaufen und Dings, Touch-ID. Dings. Hm? Ja, genau. Wo wir schon... Nee. Keine Überleitung. in der letzten Folge haben wir irgendwie über dieses iOS im Car gesprochen. Mhm. Ich habe irgendwie behauptet, das wäre ein 7.1-Feature. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt nämlich jetzt ein Video von dieser Auto-Integration mit iOS 7.0.3. Mhm, genau. Und das Video ist aber im Simulator. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit einer echten Hardware in irgendeiner Form. Aber es zeigt ganz nett, wie so diese UI da auf der Autoseite aussieht oder aussehen könnte. Ich weiß nicht genau. Also mit der Hardware genau. Also wie genau spezifiziert ist. Ich habe mich auch nicht weiter eingelesen in das, was wir, über das wir wahrscheinlich eh noch nicht sprechen dürften oder vielleicht schon. Ich weiß es nicht genau. Ja, was im Internet steht. Ja. Aber es sieht ganz interessant, also sieht vor allem ganz hübsch aus so. Ja, also es ist wohl so, dass es mehrere Auflösungen unterstützt, also es ist nicht irgendwie an eine feste Größe gebunden. Du kannst Touchscreen-Eingaben eben machen auf diesem zweiten Display, auf dem dann quasi deine Route angezeigt wird. Du musst in der richtigen App sein, sonst siehst du nichts. Mhm. So, also, und an sich ist es halt irgendwie jetzt erstmal nur für Apple-Sachen und wahrscheinlich wird es auch nur für Apple-Sachen bleiben, würde ich mal vermuten. Meinst du? Hm. Naja, mal gucken, wann die ersten Autos kommen, die sowas unterstützen. Gerüchte halber soll wohl Kenwood und Pioneer irgendwie so auch dran arbeiten, so Nachrüstdinge dafür auch zu bauen, also übers Radio dann vermutlich oder... Mhm. Keine Ahnung, ob man so Bordcomputer-Dinger auch irgendwie nach einbauen kann, aber. Oder halt einfach so ein Navi-Style-Display dahin machen. Also, ja. Finde ich ja auch in Ordnung. Und dann musst du halt nur das Display und ein bisschen, also nur ein Touch-Display. Das muss ja nichts können, außer darstellen. Also, Das könnte auch in der Preisrange fallen, wo es durchaus auch interessant ist. Tja. Wir gucken mal, wo sich das hinentwickelt. Ja. Und dann gab es letzte Woche einen großen Geburtstag zu feiern. Und Apple ging den dann auch stilecht an. Es ging um 30 Jahre Macintosh. Ja, 30 Jahre Macintosh. Die haben natürlich gefeiert auf dem Campus. Ja. Was auch irgendwie cool ist, dass sie wirklich alle Mitarbeiter, die jemals bei Apple waren, auf Poster gedruckt haben. Es gab irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele Poster, 30 oder so? Also viele Poster? Viele Poster wirklich so mit... ganz, ganz dünn in einem Font. Helvetica Ultralight. Und alle Mitarbeiter, nach Mitarbeiternummer der Reihe nach da draufgeschrieben. Auch ganz nett. Also auch jeder. Ist das sicher, dass es nach Mitarbeiternummer war? Von der Reihenfolge her, ja. Ach ja, stimmt. Aber die Mitarbeiternummer steht nicht, steht da nicht drauf. Ja, genau, da waren ja diese, also ich habe in meiner Timeline so gelesen, so, ja, ein iPhone 5S ist irgendwie so und so, so viele Mitarbeiternummern groß, wenn du es am Rand hinhältst, wenn du dich suchst und so. Ich habe auch von Menschen gehört, die eine halbe Stunde oder länger gesucht haben, um ihren Namen zu finden, weil die sind wohl auch recht groß, die Plakate, und dadurch, dass es so dünn gedruckt ist, auch musst du relativ nah ran und dann musst du, wenn du oben irgendwo stehst, siehst du es kaum. Aber trotzdem nett, es ist wirklich jede Menge Leute drauf, auch wirklich alle Apple Store Geniuses und Mitarbeiter, die da mal auch nur zeitweise mal waren. Eine ganz schicke Geste, finde ich. Ja, es gibt auch irgendwie einen Mitarbeiter, der heißt Intern. Ging auch rum. Ah, ja. Nun ja, und wir verlinken da auch einen schönen Artikel von Stephen Fry zu, der so ein bisschen reminisziert über seinen ersten Mac. Und nochmal die Geschichte erzählt, dass er den zweiten Mac in England gekauft hat, weil er nach Douglas Adams der zweite in der Reihe war. Das stelle ich mir auch irgendwie schick vor. So mit Douglas Adams da am Apple Store anstehen. Also nicht, war ja kein Apple Store wahrscheinlich. Autorisierter Fachhändler. Aber die waren ja gefühlt so nur ja, halt. Damals. Damals. Eieiei. Ja. Diese Apple. Diese Apple-Geschichte. Ich habe ja das gar nicht mitgemacht, die erste Hälfte Apple. Ja. So. Ich bin ja erst seit OS X. Ja, ja. Geht mir ähnlich. Nun ja, als nächstes habe ich auf der Liste, dass der CCC die Bundesregierung verklagt. Ja. Ja. Genau. Macht er. Macht er. Also irgendwie federführend so wohl Konstanze. Mal gucken. Also wegen heimlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur umfassenden Netzspionage der NSA, irgendwie so am 3. Februar wollen sie einreichen. Ich fand es jetzt mal erwähnenswert. Man weiß immer nicht, wie sinnvoll so eine Aktion ist an sich. Wenn es da irgendwie interessantliche. Also so. Wenn vielleicht deckt so interessante Sachverhalte auf, so finde ich, weil es gibt dieses Rechtssystem, warum nicht nutzen in so Dingen. Ich finde jetzt das als Versuch viel sinnvoller als damals Guidos Klage nach seinem "Ich will auch Bundeskanzler da mitreden dürfen". Ja, so eine Geschichte, wo man auch immer durch die Gegend klagen kann. Ich finde es jetzt so ganz sinnvoll. Mal gucken, wie viel Ressourcen es bindet. Ich finde es. Ja. Ich bin gespannt. Also es ist wohl eine Klage der Internationalen Liga für Menschenrechte in der Hauptsache und Konstanze Kurz, die Sprecherin des CCCs, ist jetzt da eben namentlich Mitklägerin oder Hauptklägerin. Ich weiß, es geht nicht so richtig hervor aus den Meldungen. Wie gesagt, das ist ja sowieso noch was noch erst passiert. Und Digitalcourage ist wohl auch dabei. So, ja. Also es, ich denke, Publicity haben sie damit zumindest generiert. Ja. Ja. Ob über alles andere kann man, glaube ich, streiten. Habe ich das eigentlich draufgeschrieben hier oder hast du das draufgeschrieben? Dass es jetzt Apple-Skript wieder gibt in Numbers. Ja, das habe ich draufgeschrieben. Ah, okay, weil ich war kurz versucht, das draufzuschreiben und dachte mir so, interessiert das eigentlich jemand? Ja. Ja, okay, warum ich es interessant fand, also an sich, iWork hat ein Update bekommen, das ist schon mal interessant, dass es da kontinuierlich weitergeht, weil es ja eigentlich noch gar nicht so alt jetzt, diese neue Version von iWork. iWork 13. Hat das einen Namen wirklich? Ich dachte, das wäre jetzt nur noch iWork, aber vielleicht. Ja. Also Anführungszeichen 13. Ja. Und ja, sie bauen das Zeug wieder ein, was sie ausgebaut haben. Sie haben ja irgendwie diesen großen Unifizierungsschritt gemacht. Ich habe ja auch ein bisschen damit gearbeitet schon, also ein bisschen was mit Keynote gemacht letztens, was mich dann super genervt hat, weil es mit der Dropbox nicht klarkommen kam, weil irgendwie so, oh, diese Datei hat sich vielleicht geändert, ich kann nicht autospeichern. Das ist die ganze Zeit, das war so ziemlich fragwürdig und ich hoffe, das wäre jetzt mit dem Update vielleicht auch gegessen. Und an sich gab es eben so die Geschichte, dass der komplette Apple-Script-Support aus den Produkten rausgefallen ist. Genau. Und gerade für sowas wie eine Tabellenkalkulation ist eine Scripting-Möglichkeit in irgendeiner Form halt schon relevant. Und dass sie es jetzt wieder reingebracht haben, ist gut. Und ich hoffe, dass das weitergeht, weil ich finde die Apps nach wie vor gut. Mhm. Ja? Also auch mit den ganzen Veränderungen jetzt. Und ja, deshalb fand ich es erwähnenswert. Also für alle von euch, die vielleicht mit Apple-Script da was gemacht haben, jetzt geht's wieder. Vielleicht ja. Also es ist wohl so, dass es bisher nur Numbers ist eben, die es wieder Apple Script hat, Keynote und Pages haben nach wie vor keins. Und sie haben das in einer Suite irgendwie, also du kannst ja diese Apple Script Dictionaries dann nochmal untergruppieren und das heißt Numbers 09 Compatibility Suite. Könnte man jetzt vermuten, vielleicht kommen da noch neue Features für die 13er Version oder sie haben es einfach nur so als ja, das ist jetzt irgendwie so, damit wir kompatibel sind zu 09, aber es passiert nicht mehr. Also das ist noch interessant, ob tatsächlich AppleScript ein Weg ist, den Apple weiterverfolgt für sich selbst. Das ist sowieso interessant an der Stelle, weil ich meine, es hat sich da einiges getan. Auch mit dem Automator kann man relativ viel machen, auch immer mehr. Ich verdränge das immer, weil ab und zu mache ich mal ein bisschen was und dann wieder nicht. Also da tut sich schon noch was auf der Front, aber eigentlich ist AppleScript nach wie vor eine Katastrophe. Es fühlt sich auch alles irgendwie so nach ewiger Baustelle an. Also auch so die Sachen wie zum Beispiel Folder Actions. Ja, so das sind alles so Sachen, die sind da schon ewig drin, die gehen so halb, manchmal auch mehr als halb. Man muss so ein bisschen Glück haben, der Mond muss die richtige Phase haben und so. Und AppleScript fühlt sich halt auch nicht modern an, sondern halt irgendwie was, was man ab und zu mal ein bisschen entstaubt hat, aber was halt immer noch so den macOS 9 Craft an sich trägt. Ich denke, wir werden es sehen an der Stelle. Ich meine, wenn es wirklich irgendwie so, wenn iPad und wenn iOS und OS X mehr zusammenwächst, dann hat AppleScript sowieso keinen Platz. So. Also falls es wirklich, was das so die Roadmap ist. Und auf der anderen Seite ist es rumortechnisch ja eine 10.10. Es wird echt 10.10 werden. Ja. Ist wohl irgendwo durchgesickert, so ein bisschen, aber nicht so ganz. Also 9to5 Mac hat dann nur mal geschrieben, ja, mit den heißt Codename ist Syrah. So, ja, es geht weiter mit Weinen. Ja, die internen Codenamen waren ja immer schon Weine. Genau, und halt keine Bilder, sondern nur, es wird flacher. Also, es wird flacher, aber nicht so flach wie iOS 7. Ja, also es gab jetzt nur letztens nochmal Infos dann auch nicht. Irgendwie die Aussage von Schiller, dass es irgendwie Unsinn wäre, irgendwie iOS und OS X irgendwie auf die gleiche Technologiebasis, also die aneinander anzugleichen, weil das eine ist halt für Maus und das andere ist halt für Touch. So. Insofern. Ja, gut, angleichen und gleiche Technologien benutzen. Ja. Sind ja immer schon zwei paar Stiefel gewesen und die Technologien sind so ähnlich, dass man da viel gut machen könnte auch. Also ich hoffe, da sollte man drauf. Denken. Sollte man denken. Ja. Naja. Jo. An dieser Stelle können wir auch nahtlos dann zum Konsum überleiten. Mhm. Ich merke, so ein bisschen zeitweise fehlt. Der macht das, macht die Sendung so ein bisschen. Der levelliert? Nee. Nivelliert ist auch nicht das richtige Wort. Okay, ich bin einfach, der fehlt. So. Du hast uns ein Video rausgesucht, das auch zum 30. Geburtstag passt, glaube ich. Ja. Ja. Und zwar ist es die Macintosh-Vorstellung in der Boston Computer Society. Mhm. Das ist zum Teil dieses eine Segment, das man eigentlich schon kennt auch, wo halt so überhaupt diese Diskette da in den Mac schiebt und dann da dieses Demo abläuft und am Ende der auch ein bisschen spricht, so. Ja, Mac. Ja, ja. Aber das Ganze drumherum ist eigentlich sehr interessant. Das ist wirklich so eine Stunde 30 Video. Also einerseits, weil so angeblich ist es so die erste wirkliche Steve Note so in die Richtung und dann wie er am Pult steht und wie viel er textet eigentlich. Das heißt mehr so, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie er zurückgekommen ist von Next, wo er da den Entwicklern so Rede und Antwort steht. Hm. Vom Stil her ist es eher sowas dann auch. Hm. Ja, also auch danach mit Panel nochmal und wirklich Leute können auch Fragen stellen und das Ding wird vorgeführt. Interessanterweise auch wird der, so wie so diese überlangen iWork-Präsentationen so auch für eben, wie hieß es denn, MacWriter und wie heißt es? MacDraw auch, ja. MacDraw eigentlich sehr schön, also die MacDraw-Vorführung ist echt schön, weil es ist so lustig, so Klatschen und Begeisterungsstürme für diese Sachen zu erhalten. Man vergisst einfach, dass die nicht so easy waren vorher oder gar nicht gingen. Es hat Spaß gemacht, das anzugucken. Hab mich selber auch ein bisschen nostalgisch werden lassen, dahingehend, wenn jetzt irgendwie, ich bin ja von dieser kleinen englischen Firma eigentlich zu Computern gekommen dann und irgendwie der Archimedes kam da 87 erst und 89 und hat einfach zeitlich einen Vorsprung gehabt, weil sie später was gemacht haben und das eigentlich von der Power her und vom Design her echt noch mal eine Stufe besser gemacht haben. Also wenn Design meinst du jetzt Hardware-Design? Hardware-Design, genau, Hardware-Design. Alles andere leider überhaupt nicht, was auch das große Problem war. Aber ich denke dann immer dran, wenn die so viel Arsch in der Hose gehabt hätten, so große Worte zu schwingen an der Stelle, hätte da auch viel mehr gehen können. Hm. Und ja, wenigstens habe ich jetzt noch meinen Armchip hier in der Hand. ist auf jeden Fall ein interessantes Video, vor allem, ich glaube, es ist einer der wenigen Anlässe, zu denen Steve tatsächlich einen Anzug anhatte, mit Krawatte und allem. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat da irgendwie das Lisa-Team irgendwie auch drei neue Lisas vorgestellt, von denen man dann irgendwie nichts mehr gehört hat. Ja, genau. Es war so ein erster Mac vorgestellt und dann so, okay, kurz Lisa und dann, die kriegen alle ein Free Upgrade und dann gibt es die Version noch. Und das war im Endeffekt aber der so ein bisschen, die Beerdigung. Ja, die Armen, ja. Muss man schon fast sagen. Ja. Dann habe ich auch was rausgesucht. Nämlich, ich habe ein iOS-Spiel hier zum Vorstellen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie positiv gegenüber dem ich eingestellt bin. Das macht keinen Sinn vom Satzstruktur, aber ist egal. Es geht um Hoplite oder Hopelite oder keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Also ein römischer Fußsoldat. Ich glaube, das E ist zu viel. Hoplite oder so. Ja. Also das E Hoplite, nicht weit. Desolation of Smog. Nein. Es ist, wie beschreibe ich das? Es ist ein Turn-Based Strategy Dings, das so auf einer Wabenstruktur spielt. Man ist eben dieser römische Fußsoldat, der diverse Waffen mit sich führt und Spezialfähigkeiten erwirbt im Laufe des Spiels. Und es geht im Prinzip eben darum, auf diesem Spielfeld Richtung Ausgang zu gehen und dabei Gegner irgendwie zu bekämpfen, auch rundenbasiert. Und ist an sich halt eher ein Puzzle, aber so. Es fühlt sich so ein bisschen puzzlig an. Mhm. So, weil man eben, es gibt dann irgendwie Gegner, die können auch Speere werfen und haben halt eine ähnliche Reichweite wie man selbst und muss dann irgendwie sinnvoll navigieren, dass man die quasi erwischt, bevor sie einen erwischen. Es gibt welche, die werfen Bomben, denen man dann ausweichen muss. Es ist irgendwie ganz, ganz nett, so als Strategie-Puzzle-Ding sie. So. Mhm. Also ich hatte beim ersten Angucken irgendwie einen anderen Eindruck, was es eigentlich ist. Und fand das dann doch ganz interessant, dass es eben ja so ein Puzzle ist. Aber es hat mich jetzt nicht komplett in seinen Bann gezogen. Ich finde das ganz nett so für zwischendurch, aber ich stelle immer fest, so irgendwann komme ich nicht weiter und habe dann keine Lust mehr und lege es wieder weg. Also ich habe nur das Tutorial mal kurz angespielt und ich fand halt so das schön pixelig. So, das war so der eine Gedanke und der andere war schon auch, okay, ich habe jetzt eher so ein bisschen Dungeon Crawler erwartet, aber es ist wirklich eigentlich ein Logikpuzzle, so, nur halt in diesem Gewand von ein bisschen Fantasy-Setting. Ja. Fand es aber jetzt von dem, was ich im Tutorial, also das Tutorial jetzt nochmal durchmachen müssen auf dem iPhone wieder, nervt mich ein bisschen, aber mein Gott, weil ich habe es auf dem iPad angefangen und eigentlich ist es sowas fürs iPhone mal zwischendurch rausholen, weil so eine Ebene mal schnell runterspielen geht, glaube ich, ganz gut. Was so ganz interessant ist, es gibt ja irgendwie in jedem Level oder es gibt in manchen Leveln zumindest diesen Tempel, den man dann auch irgendwie auch ansteuern kann und da kann man quasi seine Fähigkeiten noch verbessern. Ja. Kann man irgendwie dann den Speer weiterwerfen oder man kriegt mehr Health oder mehr Reichweite mit den Schuhen, mit denen man schneller laufen kann oder man kann sich heilen lassen, solche Geschichten. Ja. Ja. Ja, schön. So für zwischendurch vielleicht ganz interessant. Du hast uns rausgesucht The Hour of Code. Genau, so Code Academy gibt es im Web auch schon. Da kannst du mal durchklicken und so ein bisschen programmieren lernen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne iOS-App geworden, die ist umsonst. Ist für Leute, die überhaupt noch nichts mit Programmieren am Hut haben eigentlich. Ja, weil die ist sehr, sehr, sehr basic. Also ist grundsätzlich so aufgebaut, ein bisschen Erklärtext, dann ein Code-Schnipsel, bei dem man entweder was hinzufügen soll oder nicht, ja, so ein bisschen Quiz, und dann kann man auf Run drücken, dann macht der Code-Schnipsel das, was er soll, oder das, was du gesagt hast, das ist teilweise nicht immer identisch. Und ich denke, gerade für Leute, die noch gar nicht irgendwie mit Programmieren was am Hut haben, ist das großartig, können sie einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist, glaube ich, JavaScript, so wie es aussieht und endet auch so in Web, also im Endeffekt Webseite plus JavaScript. Genau, also HTML, JavaScript ist da, glaube ich, so der Fokus. Und das sieht ganz interessant aus in der Tat, ja. Also das ist ganz schick gemacht. Ich habe jetzt nur die ersten X-Dinger durchgemacht und die waren halt alle, man konnte recht wenig machen, aber das hat auch nicht so gestört, weil man ist relativ schnell durchgeklickt dann auch. Ja. Und wenn man jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich kann mit dem ganzen, mit Programmiertexten nichts anfangen, dann kann ich zumindest durch das, was ich da verändern kann, glaube ich, zumindest so Ausschnitte so halbwegs ein bisschen verstehen oder überhaupt das mal sehen. Mhm. Und finde ich jetzt. Es macht vielleicht diesen Programmierkontext ein bisschen zugänglicher, als er halt heute geworden ist. Also ich erinnere mich ja noch so an die Zeiten, wo wir irgendwie mit Homecomputern angefangen haben und da war man halt irgendwie so in einer relativ beengten Situation, die aber gleichzeitig ja halt diese Zugänglichkeit hatte, dass man eben so einfach mal in den Prompt irgendwie 10 Print Hello World eingeben konnte und dann Run und dann lief das halt. Und da hast du halt heute irgendwie, wenn du irgendwie anfangen willst, hast du halt eine höhere Hürde zu überwinden. Ja. Auch schon durch die Strukturen, die halt irgendwie moderne Programme so vor sich geben oder fordern. Das ist vielleicht ganz nett, wenn das so ein bisschen weggekapselt ist. Jo, guck doch mal rein, wenn es euch so ein bisschen interessiert. Ja, Empfehlung. Beim nächsten bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich es wirklich empfehlen will, aber es ist auf jeden Fall super interessant. Und zwar, das Spiel heißt Redshirt, ist unter anderem für Mac zu haben und auch für Linux und PC. Mhm. Und ist ein Comedy-Sci-Fi-Sim. So. Mhm. Und also der Begriff Redshirt ist vielleicht bekannt, bezeichnet ja so die in Star Trek vorkommenden Menschen, die auf Außenmissionen dann meistens als erstes dran glauben müssen. So. Ja. Also der Redshirt überlegt meistens die Folge nicht, wenn dann tatsächlich eine Außenmission geplant ist. Ja, er ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Ist meistens ein Redshirt gewesen. Genau. Also Ruth war, glaube ich, Kommando, oder? Also so irgendwie. Ja, ja, so. Also die Farben haben sich ja geändert zwischen TNG und... Stimmt, die sind dann gelb geworden eigentlich, oder? Genau, genau. Weil rot war dann Riker und Maschinenraum und so ist es doch auch dann. Auch, aber auch Kommando wirklich. Und stimmt. Nicht nur so Lauftrupp. Stimmt, stimmt. So, das, die wurden dann... Die Sicher, waren dann TNG dann war dann gelb. Genau. Genau. Und Wissenschaft ist, glaube ich, blau geblieben, oder? Gilt Tascha dann eigentlich auch als Redshirt, weil sie so früh rausgeschrieben wurde aus dem Skript? Ja, doch. Nun ja, also Redshirt, eben der bestehende Begriff für die Leute, die als erstes sterben auf der Außenmission. Und so auch in diesem Spiel. Es gilt allerdings zu vermeiden, dass das passiert. Und zwar folgendermaßen. Man muss soziale Beziehungen aufbauen auf einer Raumstation. Damit man bekannt wird und man deswegen nicht sterben darf? Oder genau, was? Dass man mit möglichst vielen Leuten gut gestellt ist und deswegen möglichst wenig auf Außenmissionen kommt und auf diesen Außenmissionen halt irgendwie auch möglichst als letzter stirbt. So, an sich halt ein großartiges Konzept. Die Umsetzung ist total interessant, weil das ganze Spiel ist im Prinzip, du legst ein Profil an bei Spacebook. der Name ist Programm. Es ist halt irgendwie Facebook. Ja. So, also das Spiel ist quasi ein Facebook-Simulator. Am Anfang legst du halt ein Profil an, kannst sogar mit Slider irgendwie zwischen männlich und weiblich irgendwie alle möglichen Zwischenpositionen annehmen, was ich auch sehr interessant und gut fand. Und kannst irgendwie deine Alien-Rasse aussuchen oder Human und irgendwie alle möglichen Stats halt einstellen und dann geht's halt los und dann kannst du halt immer pro Tag irgendwie so und so viele Aktionen machen. Unter anderem halt Status-Updates von anderen Space-Stations-Mitarbeitern irgendwie liken und irgendwie Freundschaftsanfragen stellen, Relationship-Management machen mit denen. Also du kannst dann irgendwie so eine Relationship-Anfrage, so jetzt irgendwie bin ich mit der zusammen. Es ist aber ein lokales Spiel. Es ist nicht, dass das Facebook dann noch so mit anderen, die auch versuchen, nicht zu sterben. Nee, es ist tatsächlich irgendwie so auf dich beschränkt. Es simuliert halt im Prinzip Facebook. So, und das ist halt auch so ein bisschen das der Kritikpunkt, den man haben kann an dem Spiel, also ist das halt einfach nur Facebook. So, es ist total lustig, weil die heißen halt dann alle irgendwie auch, da gibt es dann halt irgendwie hier Shorty LaForge und so und wie sie Fordy LaForge. Also es ist sehr viel dieser Space Quest Humor ist das irgendwie so ein bisschen. Ja? Ah, Space Quest mochte ich schon auch sehr. Ja. Und ist aber halt irgendwie nur Facebook-Simulator so. Und zwischendurch gibt es dann eben diese Außenmissionen, wo halt dann im Prinzip auch nicht viel, also du siehst halt dann deinen Avatar und andere Avatare und dann kommt halt irgendwann so eine Meldung, der und der ist gestorben und dann ist der halt weg. So. Und es gilt halt eben, möglichst nicht zu sterben bei den Außenmissionen. Dadurch, dass man sich gut stellt mit dem Rest der Crew. Okay. So. Fand ich ein total interessantes Konzept. Ist von einer kleinen One-Women-Firma, wie sie sich nennt, The Tiniest Shark. Das ist ein großartiger Name. My Süß. Ja, also kann man sich vielleicht mal angucken. Es gab so ein bisschen auch Kritik daran, weil wenn du, es gibt so diese klassische, das grüne sexy Alien-Rasse. Mhm. Und wenn du die spielst, dann bekommst du auch ganz viele unzweideutige Angebote quasi auf dein Profil von irgendwelchen Typen. Also von irgendwelchen Computertypen natürlich, aber so, die machen halt da irgendwie so, ich würde mal gerne mein Raumschiff bei dir parken und irgendwie so ein Blödsinn. Und da gab es so ein bisschen Kritik auch. Da hat sie aber auch gleich, also die Entwicklerin auch gleich drauf reagiert und meinte so, ja, das ist irgendwie, das sollte man irgendwie optional machen, dass sowas passiert, weil das irgendwie unangenehme Erinnerungen zum Teil hervorrufen kann. Aber auch da hat sie irgendwie, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, gut reagiert, glaube ich. Okay. Ja, aber insgesamt ein interessantes Konzept auf jeden Fall, mal was Neues. Ja. Und ich würde ja gerne meinen Pick vorstellen, aber der ist jetzt mir zu oft abgestürzt, deshalb lasse ich ihn mal raus. Ich fand ihn ganz nett. Aber die Sendung ist doch schon zu kurz. Ja, aber wenn es dann immer abstürzt, wenn man es nicht spielen kann, ist doch scheiße. Zumindest auf den 64-Bit-Geräten. Du kannst ja gerade sagen, es ist doch doof, aber trotzdem. Okay. Ja. Okay, ist doch doof, ist auch free to play. Oh je. Ja. Ist aber an sich, also wenn es mal läuft, wie ich finde, stimmungsvoll und ja, weiß nicht, ob es spaßig ist. Doch, ja, spaßig. Also das Ding heißt Into the Dead. Mhm. Ja. Und die Idee ist, es ist so ein Endless Runner aus deiner eigenen Perspektive und du kannst nur nach links, rechts ausweichen und ab und zu eine Knarre ziehen und du bist in der Zombie-Apokalypse und du musst halt nicht in Zombies rennen. Ja. Und du kannst es entweder so mit Tastensteuerung links, rechts oder mit Drehen spielen und so, dass der Horizont so gerade bleibt, was auch gut funktioniert. Stimmungsmäßig ist es so ein bisschen scherenschnittig gemacht, ja, und du läufst also dahin. Und wenn du halt nirgendwo reinrennst, wirst du immer schneller auch, so diese Spielmechanik. Und ja, so für mal zwischendurch fand ich, wenn es da mal läuft, ja, fix, dann hat das durchaus Spaß gemacht. Ja. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also du weichst aus oder du schießt? Also wie sieht das mit dem Schießen aus? Du kannst schießen kannst du nur, wenn du entsprechende Knarren aufsammelst. Mhm. Also die kannst du halt beim nach vorne laufen auch aufsammeln. Und so aus deiner Perspektive kommst du halt immer näher. Und es werden halt immer mehr Zombies und es werden auch ein bisschen mehr Hindernisse. Also da ist mal ein Zaun, wenn du da reinrennst, dann fährst du halt langsamer. In einem Zombie, wenn du reinrennst, dann so richtig reinrennst, dann hat er dich. Und wenn du so ein bisschen streifst, dann verlangsamt er dich auch. Und ja, und es gibt auch noch mehr so In-App-Scheiße, die man dann nachkaufen kann. Aber so normale Knarren kann man sich halt dann noch wirklich aufsammeln und die kann man dann praktisch auslösen. Und dann kriegt man halt so ein, zwei Zombies, die man nicht ausweichen kann vom Leib. Ja, aber an sich rennt man so nach vorne in so Scherenschnittoptik, in so einer, ja, so Pseudo-3D dann. Ja, also es sah auf jeden Fall interessant aus. Ich dachte, als du es gespielt hast, dachte ich zuerst, es ist so ein ist das Dawn of the Dead für Xbox? Wo du irgendwie mit dem Auto halt irgendwie in so Zombie-Massen reinfahren musst. Das sah so ein bisschen aus, als würdest du mit dem Auto in Zombie-Massen reinfahren. Also nee, ich bin nur gelaufen. Tja. Gut. Jo. Ja, Zombies sind ja irgendwie auch so ein bisschen over, leider. Irgendwie schon. Ja. Was war denn das letzte? Abgefrühstückt. Okay, auf dem iPhone geht's auch. Das ist ja nur das iPad, dann das kaputt ist. I don't know. Abgefrühstückt. Was war das? Zombieland. Zombieland haben wir doch sehr genossen hier. Darf man das überhaupt laut sagen? Zombieland? Den Film oder was? Ja. Ja, ist aber schon ein bisschen her. Ja. Weiß ich schon. Ja, doch. Lauf. Leucht. Oh, die Waffe leuchtet. Ah, ja. Gut. Ich bin ansonsten gar nicht so der große Fan von Zombies. Du warst ja da eher. Ja, ich mag es. Ich mag das schon. Also irgendwie, wie heißt die Serie? Walking Dead? Walking Dead, ja. Walking Dead habe ich noch nicht. Also das Spiel, stimmt, beim Spiel bist du ja dann ausgestiegen. So da, wo es ja eigentlich. Also ein bisschen mehr mit sein. Ja, also ich habe halt irgendwie auch die Serie irgendwann abgebrochen, weil sie mich genervt hat. So. Im Gegensatz zum Graphic Novel hat die Serie da irgendwann so den Rubikon überzombiet. Nun, Ab und zu ist ganz gut. Genau. Wir empfehlen Zombies nur in Maßen zu genießen. Ja. Gut. Trained. Ja, damit sind wir für diese Woche auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben heute ein MC-Format angenommen, wo wir normalerweise ein CD-Format anstreben, haben wir heute nur die 45-Minuten-Folge gemacht. Also eine Seite. Ja, oder halt so eine Kaufkassette, die waren ja immer nicht so lang. Naja, die waren ja irgendwie so beliebig lang irgendwie. Irgendwie wild. Ja, ja, ja. Stimmt, es gab dann die drei Fragezeichen Doppelfolgen, eine vorne, eine hinten. Aber eigentlich waren sie kürzer. Die waren auch so die Länge. Ja, also ihr könnt uns jetzt auf eine 90 Minuten Audiokassette auf einer Seite überspielen und dann im Autoradio hören. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann gibt es vermutlich auch schon wieder die nächste Folge in der nächsten Woche. I hope so. Ja, dann auch wieder mit Marcel wahrscheinlich, oder? Oder ist nächste Woche auch wieder? Ich denke schon. Nee, nächste Woche ist, glaube ich, nichts. Gut, gut. Ja, dann. Bis dann. Ja, dann macht's es mal gut. Tschüss, tschüss. Baba. Everyone knows the news is boring as hell. We might as well make a rift in the space-time. Chop it up and add a baseline. Yeah. Some of my colleagues somehow feel like heroes when they vote to cut food stamps. To cut food stamps. Watch me cut this program. I'm like Superman. Had a baby with a lady named Ayn Rand. I'm gonna take a broke family's Christmas and make a ham drum send it to Afghanistan. Foreign countries and they didn't pay a dime for a single meal. Hell no. They dine on steak, vodka and caviar, caviar. Yeah. Steak, vodka and caviar, caviar. Argentina had a big fat steak. Russia, cabbage, it was great. Ireland, potatoes all over my plate. We do it all again. Climb aboard, don't pay. Steak, steak, vodka and caviar, caviar. Caviar. Steak. Vodka, caviar, caviar. Young people wanna get high. Young people wanna get blasted. Young people combine the drugs with the internet. And virtually all young people text. This is an epidemic. Drug and tech abuse. Is America going to pot? Is America going to pot? Zoos and aquariums are special places. I like giraffes. They're also very happy places. To watch a primate sniffing his ass. Families visit them again and again. We should enclose the nation's zoos and aquariums. 2014 is not going to be a happy year. Yeah. The rich are really rich, and the poor are really poor. Uh-huh. The poor get poor and the rich get richer. The rich stay healthy and the poor get sicker. Your money kids go to private school with that safety prep and the smiley face stickers. I grew up drinking straight from the cow. Everyone worked for a living but now. Rich senators rob the poor from afar. Sitting in Budapest eating steak and caviar. Yeah. Steak, vodka, and caviar. Is America going to pot? Steak, vodka, and caviar. Zoos are happy place. Steak, steak. Vodka, vodka and caviar. Is America going to steak? Drink that. Vodka that. And caviar. Tasty caviar.